Da liegt ein Düft in der Luft. Ich mag ihn nicht. Er stinkt. Ganz fürchterlich. Es riecht garstig. Es muss weg. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ganz toll. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Gott. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Tod durch Gestank. Gestank durch Verderben. Verdammt durch Verducht. Schrumpf. Mit Wurst. Bohrfutterbacken. Eine Backe. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ganz toll. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Gott. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ja. Geruch wird immer schlimmer. Ich werde immer dümmer. Olaf ist schuld. Mag keiner. Nee. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ganz toll. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Gott. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Baumstumpf, Gestank, macht mich krank. Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie werden umgehen zu Bucken. Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie werden gebeten, umgehen, das Gebäude zu verlassen. Es stinkt nach Holz. Denn es stinkt. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Ganz toll. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt. Gott. Ich mach die Nase aus, denn es stinkt.